Wir brachten in unserer Sendereihe Achtung Hochspannung das Kriminalhörspiel Die Erde hat ihn wieder, ein Fall für Professor van Dusen. Das Manuskript schrieb Michael Kohl.